kleine Vorgeschichte. Es sind bestimmt genug Leute da, die kennen das Stück. Aber wir haben ganz selten mal erzählt, wie du überhaupt zu dem Stück gekommen bist. Ich möchte jetzt mal nachholen. Also eine Freundin von uns, die ist nachts auf der Straße spazieren gegangen. Und plötzlich kam da so ein Typ in einer Ecke hervorgeprescht. Mit einer Wumme in der Hand, jawohl, mit einer Knarre. Und wollte sie zu was trinken, wozu sie absolut keine Lust hatte. Und da sie ihr auf den Mund gefallen ist, konnte sie den irgendwie noch bequatschen und kam nochmal mit heiler Haut davon. Geiler!